Es zogen einst fünf wilde Schwäne, Schwäne leuchtend weiß und schön. Es zogen einst fünf wilde Schwäne, Schwäne leuchtend weiß und schön. Sing, sing, was geschah, keiner ward mehr gesehen, ja. Sing, sing, was geschah, keiner ward mehr gesehen. Es zogen einst fünf junge Burschen, stolz und kühn zum Kampf hinaus. Es zogen einst fünf junge Burschen, stolz und kühn zum Kampf hinaus. Sing, sing, was geschah, keiner kam mehr nach Haus, ja. Sing, sing, was geschah, keiner kam mehr nach Haus. Es wuchsen einst fünf junge Birken, schlank und grün am Bachesrand. Es wuchsen einst fünf junge Birken, schlank und grün am Bachesrand. Sing, sing, was geschah, keine in Blüte stand, ja. Sing, sing, was geschah, keine in Blüte stand. Es wuchsen einst fünf junge Mädchen, schlank und schön am Nebelstrand. Es wuchsen einst fünf junge Mädchen, schlank und schön am Nebelstrand. Sing, sing, was geschah, keine den Brautkanzelwand, ja. Sing, sing, was geschah, keine den Brautkanzelwand. Sing, sing, was geschah, keine den Brautkanzelwand, ja. Geschah, keine den Braut kann's wahren.